1. Danach versammelte Mose die gesamte Gemeinschaft der Israeliten und erklärt ihnen, die sind die Anweisungen, die der Herr gegeben hat. 2. Sechs Tage lang dürft arbeiten, doch der siebte Tag soll euch heilig sein, ein Sabbat der Wohlstandigen Ruhe, der dem Herrn geweiht ist. Wer an diesem Tag arbeitet, muss sterben. 3. Sabbatag ist es euch untersagt, in euren Wohnungen für anzusünden. 4. Mose gab der gesamten Gemeinschaft der Israeliten weitere Anweisungen und sagt, dies hat der Herr befohlen. 5. Bringt ein freiwillig Gabe aus eurem Besitz für den Herrn. Jeder, der sich dazu berufen fühlt, soll dies Gabe darbringen, Gold, Silber und Kupfer. 6. Des weiteren Bloren und Roten Purpur, Karmesin, Feinsleinen und Ziegenhaar. 7. Ort rotgefarbte Widerfell, Sikufell und Akazienhol sind willkommen. 8. Dazu all für den Luchte Soigewurz für das Saubel und das Wohlriechend Raucherwerk. 9. Ferner Onyxstein und Ander Edelstein zum Einsetzen in das Efod und die Brustisch. 10. Alkunstfertigen Personen unter Juk sollen kommen und als Herstellen, was der Herr angeordnet hat. 11. Dazu gehoren die Stiftschut selbst im Itieren Zeltbahnen, Decken, Haken, Breton, Regeln, Solen und Sockeln. 12. Ibenso die Leid im Itieren Tragstangen, die Deckplatt und der Vorhang, der Sie Verhult. 13. Dentisch MIT Seinen Tragstangen und allen des Huge Horigen Geriton Soe die Schorbrot. 14. Den Luchter MIT Seinen Geriton und Lampen und das Benotigtol Darfer. 15. Den Ratcheralter MIT Seinen Tragstangen, das Salbel, das Wohlriechend Raucherwerk und den Vorhang für den Eingang der Stiftschut. 16. Den Brandopferalter MIT Seinem Kupfern und Gitterost, Seinen Tragstangen und allen Geriton, Ferner das Waschbecken MIT Seinem Untergestel. 17. Die Umhänge für den Vorhof, dessen Sohlen und Sockel soe den Vorhang für das Tor des Vorhofs. 18. Die Zeltflock für die Stiftschut und den Vorhof samt den des Huge Horigen Seilen. 19. Die Kunstvoll gefertigten Gewander für den Dienst im Heiligtum, insbesondere die Heiligen Kleider für den Priester Aaron und die Kleider Seinerson für ihren priesterlichen Dienst. 20. Danach verließ die gesamte Gemeinschaft der Israeliten Mose. 21. Anschließend kam Jeder, der sich innerlich dazu gedrängt fühlte und bereit war, sein Gabe für den Herrn zu bringen, die Stiftschut, ihren gesamten Dienst und die Heiligen Gewander herzustellen. 22. Männer und Frauen, die sich dazu berufen fühlten, brachten Spangen, Orange, Ring und allerlei Goldschmuck, ebenso all, die dem Herrn ein Goldgabe weihen wollten. 23. Wer Bloren und Roten Purpur, Karmesin, Feinsleinen, Ziegenhaar, Rotgefarbte Widerfell oder Sikufell Bisas, Brach dies Ebenfalls. 24. All, die Silber und Kupfer spenden wollten, brachten ihr Gaben für den Herrn, und wer Akazienholz Bisas, das für die Verschieden in Arbeiten benötigt Word, liefert es Ebenfalls. 25. All Kunstfertigen Frauen spannen eigenhandig Gon und brachten es dar, darunter Bloren und Roten Purpur, Karmesin und Feinsleinen. 26. Orchel Frauen, die sich aufgrund ihrer Geschicklichkeit dazu berufen fühlten, spannen Ziegenhaar. 27. Die Fürsten Wiederum brachten die Onyxstein und die anderen Edelstein für das Efod und die Brustisch. 28. Des Weiteren lieferten sie die Gewürz und das all für den Luchter, das Saubel und das Wohlriechend Raucherwerk. 29. So brachten all Männer und Frauen, die sich dazu gedrängt fühlten, ihr freiwilligen Gaben für den Herrn, all arbeiten auszuführen, die der Herr durch Mose befohlen hat. 30. Mose erklärt den Israeliten, Beachtet. Der Herr hat besol, den Sohn Uis, des Sohns has ausdem Stamm Judah, persönlich ausgewählt und berufen. 31. Hat in MIT Gottlichem Geist erfüllt, im künstlerisches Geschick, Einsicht, Wissen und Vielfaltige Handwerklich Verhigkeiten verliehen. 32. Dies befahrhigt in, Kunstvoll Entwurf zu schaffen und dies in Gold, Silber und Kupfer zu setzen. 33. Kann Edelstein bearbeiten und einsetzen, Holz verarbeiten und somit all Arten von Kunstwerken anfertigen. 34, Zudem hat der Herr im und Oholiab, dem Sohne Hissemarks aus dem Stamm Dan, die Verhigkeit verlihen, and a zu unterweisen. 35, er hat seimit künstlerischem Geschick erfüllt, ml Arten von Arbeiten zu führen, y si von Goldschmieden, Zimmerluten, Kunstweben und Sticken in blauem und rotem Purpur, Karmesin und feinem Leinen soe von Webern gefertigt werden, so dass si sowohl Entwurf erstellen als auch Handwerklichen aufgeben bewaltigen können.